Aber erstmal hallo, ja, jetzt ganz offiziell an alle. Ich bedanke mich erstmal bei der Gruppe Dance the Antifolk, Swing Kids on the Barricades für die Einladung, heute hier vortragen zu können. Ich freue mich, hier zu sein und eben auf Grundlage meines Textes, den ich mal im Extrablatt veröffentlicht habe, nämlich in dieser Ausgabe. Ja, falls ihr das nochmal nachlesen wollt, könnt ihr auch noch eine Ausgabe hier erwerben. Möchte ich heute hier vortragen, unter dem Titel In the Way of Lindy Hop, Swingtanzen zwischen Anpassung und Widerstand. Mein Vortrag gliedert sich in drei Teile. Der erste ist eher ein historischer Teil, der ist immer so ein bisschen vermixt mit einem tanztheoretischen oder musiktheoretischen. Dann kommt nochmal ein zweiter Teil, der sich vor allem mit der Form des Tanzens und auch mit der Form des Lindy Hop-Tanzens beschäftigt. Und dann ein dritter abschließender Teil. Ich habe zwei Filmausschnitte eingebaut, um zum einen für die, die nicht Lindy Hop tanzen, und ich gehe eher davon aus, dass viele von euch das tun, nochmal überhaupt einen Eindruck davon zu bekommen, aber auch für die, die Lindy Hop tanzen, sind die Filme ganz spannend, weil es zum einen der Film Hell's a Poppin' ist aus dem Jahr 1941, wo es so eine der rasantesten und auch bekanntesten Lindy Hop Tanzszenen zu sehen gibt, die von Frankie Manning choreografiert wurde. Den kennen vielleicht einige von euch, also Frankie Manning, zu dem sage ich dann später nochmal was, ist einer so der ersten Lindy Hopper aus den Vereinigten Staaten gewesen, der auch zum Revival des Lindy Hops in Europa, Großbritannien und in den USA viel beigetragen hat im hohen Alter. Der ist 2009 verstorben. Also daraus werdet ihr eine Szene sehen mit wirklich ganz rasanten Lindy Hop Einlagen. Und dann habe ich noch eine zweite Szene eingebaut. Wir befinden uns in Deutschland, in Münster. Und der Swing hat eben auch eine ganz eigene Geschichte in den 30er Jahren hier in Deutschland, im nationalsozialistischen Deutschland. Und deshalb habe ich noch eine Szene aus Swing Kids gewählt. Ich werde jeweils kurz vorher zu den Filmen noch was sagen, für die, die die nicht kennen, dass man die so ein bisschen einordnen kann. Und dann zeige ich euch eben Ausschnitte und das soll das Ganze auch ein bisschen auflockern, dass ich jetzt nicht nur die ganze Zeit rede. So. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Dies ist der große Jazzpianist Duke Ellington mit seiner Band erstmals 1931 in einem seiner Klassiker den Zuhörern und Zuhörerinnen entgegenschmettern. Duke Ellington spielte damit auf einen Moment der Widerständigkeit in der Jazzmusik und vor allem Lindy Hop als Tanz an, dem ich in meinem Vortrag heute Abend nachgehen möchte. Dies möchte ich anhand zwei miteinander verbundener Stränge tun. Erstens werde ich euch die historische Entstehung und Entwicklung der Jazzmusik und des Lindy Hop Tanzens in den 20er, 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts in den USA und in Deutschland vorstellen. Dabei werde ich mich den dort herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen widmen, die für beide Länder kapitalistische und von der fordistischen Produktionsweise oder später dann postfordistischen Produktionsweise geprägte waren. Was die gesellschaftliche und historische Situation in den USA und Deutschland betrifft, zeigten sich allerdings bedeutende Unterschiede, die mit den folgenden Schlagworten nur angetippt sind. Lockerung und Verschärfung der Rassentrennung, die Zeit der Prohibition, des New Deals unter Roosevelt und des Eintritts in den Zweiten Weltkrieg in den USA. Formierung der Volksgemeinschaft, Gleichschaltung aller hin zum totalen Krieg und Vernichtungsantisemitismus in Deutschland. Und zweitens werde ich mich der spezifischen Form des Lindy Hop Tanzens widmen. Einerseits ist der Lindy Hop nicht außerhalb der Kulturindustrie zu verstehen und andererseits enthält er Momente von symbolischer Freiheit für das Subjekt im Kapitalismus, welches dem Zwang unterworfen ist, Lohnarbeiten zu gehen und Mehrwert zu produzieren. Um dieses widersprüchliche Verhältnis tanztheoretisch entwickeln zu können, werde ich immer mal wieder einige musiktheoretische Ausführungen brauchen. Denn Swing Jazz und Lindy Hop stehen in einer engen wechselseitigen Beziehung. Kurz gefasst und wie der Titel es auch schon angekündigt hat, geht es mir in meinem Vortrag darum, Lindy Hop Tanzen historisch als auch tanztheoretisch in seinem Verhältnis zwischen Anpassung und Widerstand zu begreifen. Der Lindy Hop wurde Ende der 1920er Jahre von afroamerikanischen Tänzern und Tänzerinnen in New Yorker Clubs und Tanzhäusern wie dem Savoy Ballroom und dem Cotton Club eingeführt. Lindy Hop hat seine Wurzeln in vorhergehenden Tänzen wie Stepptanz, verschiedenen Jazz-Tänzen, sogenannten Walking Steps und dem Charleston, und er ist eng an die Entwicklung der Jazzmusik gebunden. Daher werde ich nun kurz einiges zur Entwicklung des Jazz sagen. Jazz wurde vornehmlich zum dazu Tanzen gespielt und entstand um etwa 1900 in den Südstaaten der USA. Gespielt wurde Jazz hauptsächlich von Schwarzen, doch seine musikalischen Wurzeln sind sowohl europäisch-amerikanisch und afrikanisch-amerikanisch. Dies möchte ich hier nur kurz damit anreißen, dass sich die für den Jazz charakteristische Improvisation zwar vom Notenblatt löst, doch nicht den bestimmten harmonischen Rahmen verlässt, der im Wesentlichen den Spielregeln des Abendlandes mit Tonika, Subdominante und Dominante folgt. So ist für den Jazz neben der Improvisation eine Spannung zwischen On-Beat und Off-Beat-Spielen typisch. Off-Beat bedeutet, dass nicht auf die betonten Zählzeiten eines Taktes gespielt oder gesungen wird, sondern dazwischen oder darüber hinaus. Ein musiktheoretisches Beispiel dafür ist die Synkope, welche durch Bindung mehrerer Noten aneinander für eine Akzentverschiebung sorgt. Durch den Offbeat und die ebenfalls für den Jazz charakteristischen Improvisationen, wie beispielsweise sogenannte smeared, also verschmierte Noten oder absichtlich zu tief angesetzte Töne, die dann langsam nach oben geschraubt werden, kommt es dann zu Brüchen im Klangfluss. Wie sich Offbeat, Improvisation und das Gebrochene im Lindy Hop Tanzen wiederfinden, darauf werde ich nach der nun folgenden Darstellung der historischen Entstehung des Lindy Hops in den USA noch eingehen. 1926, also mitten in den Roaring Twenties, als die lokale afroamerikanische Gemeinde wohlhabender wurde und sich das Gefühl der Entfremdung nach dem Ersten Weltkrieg etwas gelegt hatte, wurde der legendäre Savoy Ballroom im New Yorker Stadtteil Harlem eröffnet. Er war einen Häuserblock lang und auf den 1000 Quadratmetern Parkettboden konnten bis zu 5000 Menschen tanzen. Und zwar gleichzeitig. An 5 Abenden die Woche konnte man dort zu einem erschwinglichen Preis in einem luxuriösen Ambiente tanzen gehen. Nicht nur zur sogenannten schnellen Hot Music, sondern auch zu Tango und Walzer. Unterschiedliche Leute zog das Savoy an. Soziale und ökonomische Elite, Mittel- und Arbeiterklasse, Bewohner von Harlem und Touristen. Das Savoy war fest in der afroamerikanischen Gemeinde in Harlem verankert und integrierte gleichzeitig Weiße. Es war einer der wenigen Orte, an dem sich Schwarze und Weiße in den 20er, 30er und 40er Jahren zusammen vergnügen konnten. So waren etwa 15% der Besucher und Besucherinnen des Savoys Weiße, die meist den Schwarzen beim Lindy Hop Tanzen zuschauten, um diese wilde Fasson de danser selbst zu lernen. Ein Reiz der neuen Form des sozialen Balltanzens lag für die junge weiße Generation in dieser Zeit darin, dass die mit dem Jazz verbundenen modernen Tänze, zu denen auch Lindy Hop und Charleston gehören, in der amerikanischen rassistischen Mehrheitsgesellschaft als unmoralisch und unzivilisiert galten. Ähnlich gilt dies auch für Deutschland in dieser Zeit, worauf ich an einer späteren Stelle meines Vortrages noch näher eingehen werde. Der Kulturwissenschaftler Gerhard Scheid bringt die problematische Motivation für das Hingezogensein vieler Weißer zur Jazzmusik und in meinen Augen auch zu den Jazztänzen in folgendem Zitat recht treffend zum Ausdruck. Zitat Anfang. Aus der geläufigen Zuordnung des Jazz zu den afrikanischen Ursprüngen der schwarzen Musiker resultiert aber für dessen weiße Rezipienten von Anfang an eine bestimmte, unwiderstehlich romantische Konnotation des Offbeat. Ähnlich wie die Roma und Sinti und die Zigeunermusik. Und an dieser Stelle bringe ich schon mal den Namen Django Reinhardt mit ein. Der wird dann vor allem für die europäische Jazzrezeption oder auch die in Deutschland wichtig sein. Also ähnlich wie die Roma und Sinti und die Zigeunermusik standen die Schwarzen und der Jazz für Lebensformen, die sich der abstrakten Arbeit und ihrer Disziplin prinzipiell widersetzten, die sich gehen ließen und das protestantische Arbeitsethos verweigerten, sich vielmehr auch sexuell keiner Norm unterwarfen. Die Schwarzen galten als Wilde, als Primitive, die ihren natürlichen Trieben noch verbunden seien und sich ihrer gerade in der Jazzmusik versicherten. Und diese Konnotation dürfte nicht wenig zum Erfolg des Jazz unter Weißen in Amerika und Europa beigetragen haben. Duke Ellington hat mit seiner Big Band diese weiße Rezeptionshaltung fast schon parodiert, als er mit seinem Jungle-Style das adäquate, exotische Trugbild schuf, und mit wilden Dämpfereffekten der Blechbläser Tierlaute als Urwaldgeräusche imitierte. Doch der Dschungel, dem die Jazzmusik entstammte, lag in New Orleans, Chicago und New York. Zitat Ende. Da die damalige Ausgeh- und Tanzkultur so aussah, dass man zu einem live spielenden Orchester tanzen ging, hatte auch das Savoy House Bands, welche Swing Jazz spielten. Anfangs war das beispielsweise die Band des Pianisten Fletcher Henderson. Später galt dann der Schlagzeuger Chick Webb mit seinem Orchester als der König des Savoy. Doch auch andere große Musiker traten hier mit ihren Ensembles auf, Benny Goodman und Count Basie beispielsweise. Lindy Hop war kein Tanz, den man anfangs in einem Kurs lernen konnte, sondern wer ihn tanzen können wollte, musste entweder ins Savoy oder in den auch in Harlem befindlichen Cotton Club gehen und sich das Lindy Hop dort, beispielsweise bei den regelmäßig stattfindenden Wettbewerben, abschauen oder zeigen lassen. Bei einem solchen Wettbewerb, dem 15-tägigen Tanzmarathon im Manhattan Casino in New York im Sommer 1928, erhielt der Lindy Hop der Legende nach auch seinen Namen. Dort fragte ein Reporter einen der besten Tänzer vor Ort, der seinen Heimtanzboden natürlich im Savoy hatte und mit seinen hopsen, federnden, ausladenden Tanzbewegungen auffiel, George Snowden. George Snowden antwortete dem Reporter spontan und die Schlagzeile von Charles Lindbergs Flug über den Atlantik, Lucky Lindy Hops the Atlantic, muss ihm dabei wohl noch irgendwo im Kopf herumgeschwirrt sein. This dance, it's in the way of Lindy Hop. Neben den regelmäßig stattfindenden Wettbewerben wurde der Lindy Hop dem Publikum auch und vor allem durch Bühnenauftritte von durch die USA und durch Europa tourende Tanzkompanien nahegebracht. Die meisten der dafür anfangs rekrutierten Tänzer und Tänzerinnen, wie Frankie Manning, Sugar Sullivan oder der bereits erwähnte George Snowden, kamen aus dem Savoy. Weltweite Verbreitung fand der Lindy Hop über die amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg und besonders durch Filme aus Hollywood. Allerdings wurde in diesen das Motiv meist rassistisch verändert, was sich auch an dem Ausschnitt aus dem Film Hell's a Poppin, den ich euch gleich zeigen werde, aus dem Jahr 1941 nachvollziehen lässt. In diesen Filmproduktionen aus den 1940er Jahren spiegelt sich auch die Praxis der Roosevelt-Verwaltung, die Segregationsfrage während der Zeit des Zweiten Weltkrieges nicht zünden zu lassen, also die Rassisten nicht herauszufordern. So wurde 1943 das Savoy zur Schließung gezwungen und ab 1944 unterband die Polizei das sogenannte Mixed Dancing. Dazu kam auch, dass weiße Tanzlehrer den Lindy Hop während der Zeit des Zweiten Weltkrieges in den USA in Jitterbug umbenannten und behaupteten, der Lindy Hop sei nur ein Schritt darin. So, jetzt gibt es einen Filmausschnitt, nämlich von Hell's a Poppin'. Ich sag noch kurz was dazu. Also Hell's a Poppin' wurde im Jahr 1941 produziert. Der basiert auf einem Musical, das sehr erfolgreich am Broadway lief, nämlich die 3 Jahre vorher. Die Geschichte ist so wie viele in den 40er Jahren. Es ist irgendwie so eine recht verworrene Melange aus so unterschiedlichen Liebesgeschichten, die nicht aufgehen, und Gesangsnummern und Burlesque-Stücke und Wasserballett und weiß man nicht. Also dieser Ausschnitt aus diesem Film setzt im Prinzip da an, also es soll ein Musical produziert werden in diesem Film, das ist die ganze Geschichte, kann man sagen, so kann man das kurz in einem Satz zusammenfassen. Da gibt es dann eben viele Liebesverwicklungen und wer jetzt mit wem und wie man dieses Musical macht. Darauf kommt es mir aber nicht an, sondern ich zeige euch den Film vor allem deshalb, eben weil es eine der bekanntesten und auch spektakulärsten Lindy Hop-Szenen ist, die man so finden kann im Film. Wurde, wie gesagt, von Frankie Manning choreografiert. Ihr seht ihn auch gleich, nämlich dann, wenn die Lindy Hop-Tänzer zum Einsatz kommen. Es ist der Typ, der so einen Mechaniker-Overall anhat. Gleich am Anfang, ziemlich groß, tanzt wunderbar. Und dieser Film ist auch sehr verantwortlich gewesen für das Revival des Lindy Hops in den 80er Jahren, weil nämlich einige Leute aus Schweden und Großbritannien das alte Filmmaterial wieder aufgegriffen haben, wo sie es auch her hatten, und daraus sich Schritte abgeguckt haben, um wieder Lindy Hop tanzen zu können. Und ich setze jetzt gleich ein, oder die Szene setzt gleich ein, wo bei dieser Musical-Show, die eben arrangiert werden soll, Backstage Bedienstete da ein Paket abliefern sollen. Und zwar sind das die beiden, die dann unter dem Namen Slim Slam bekannt geworden sind, also Jazzmusiker auch, nämlich, jetzt will ich mal meinen Zettel gucken, Slim Gaylord und Slam Stewart. Die seht ihr jetzt gleich, also habe jetzt auch noch die Minuten dazu genommen, wo man erstmal die Musik sich entwickeln sieht. Und was an dem Film auch auffällt, also alle, die da Musik machen und tanzen, kommen halt alle aus der Bedienstetenschaft. Das meine ich auch so ein Stück weit mit der rassistischen Veränderung des Motivs. Also das dürfen dann eben die Bediensteten sein, wie das auch so war damals. Die Schwarzen waren eben eher die Bediensteten und die Zimmermädchen und die Mechaniker. Und wenn man den Film sich noch weiter anguckt, gibt es dann noch ein paar andere Lindy Hop-Szenen vom damaligen weißen Star Dean Collins getanzt. Die sind aber bei weitem nicht so cool wie das, was ihr gleich seht. So, vielleicht bis dahin, also wird, glaube ich, schon recht deutlich, also wie auch in so einem Film dann eher so dieses Wilde und Unbändige, ja, irgendwie dieser schwarzen Tänzerin dann vielleicht auch so weiße Bevölkerung der damaligen Zeit wirkt. In jedem Fall habt ihr gemerkt, das ist super schnell gewesen, also das ist wirklich so diese Hochgeschwindigkeitsvariante. Bis jetzt nicht ausgezählt, aber ich gehe davon aus, das bewegt sich schon so im 60er-Bereich, was sie da getanzt haben. Aber das waren eben auch so die besten Tänzer der damaligen Zeit. Und zu denen sage ich dann nachher noch so ein bisschen was, wenn ich nämlich zu den Whitey's Lindy Hoppers komme, also der ersten größeren Showtanzgruppe, kann man sagen, hier aus den 30ern. So, dann mal weiter im Text. Doch nun zeige ich noch einmal zurück in die 20er Jahre, um tanztheoretisch die Entwicklung und Veränderungen des Lindy Hops nachzuvollziehen. Der Lindy Hop nahm viele Bewegungen und Schritte aus Vorgängertänzen auf und wandelte diese auch um. Das tut er auch heute noch. Und der Lindy Hop ist einer der sowohl rhythmisch als auch von seinen Schritten und Figuren her komplexesten Tänze, die es gibt. Zu den Vorgängern des Lindy Hop zählen sogenannte Walking Steps aus Tänzen wie dem Cakewalk, der Tanz Black Bottom und der Charleston. Der Black Bottom war 1926 in Mode, wurde zu Bluesmusik getanzt und zeichnete sich durch viel Bewegung im Becken und in den Hüften aus. Der Charleston wurde 1923 eingeführt und hatte sich schnell in den bürgerlichen Schichten, auch in Europa, sehr beliebt gemacht. Charleston wird zu schneller, rhythmisch aufregender Jazzmusik, also sogenannte Hot Music, getanzt, die mindestens 50 Takte in der Minute aufweist. Beim Charleston-Tanzen ist der individuelle Gebrauch des ganzen Körpers gefordert, sogar Hals und Nacken sind mit einbezogen. Er zeichnet sich durch seine flott-schlenkrige Beinarbeit oder mal zäh gezogene Schritte und voneinander isolierte Bewegungen von Arm und Bein aus und wirkt dadurch sehr lebendig. Zudem zeigten manche Formen des Charleston bereits ein Federn in den Knien, den sogenannten Bounce, der für das Lindy Hop-Tanzen ganz wesentlich ist. Wahrscheinlich erzähle ich jetzt den meisten von euch nicht so viel Neues, ist aber trotzdem wahrscheinlich mal ganz toll, das so in Sprache gefasst zu hören, was ihr da oft macht, ja. Deshalb gehe ich mal oder schreite mal voran in meiner Beschreibung. Lindy Hop wird zu zweit in einer sehr aufgelockerten Paartanzhaltung getanzt. Man steht eher nicht dicht voreinander, sondern locker in den Knien nach unten federnd, lässig, Side an Side oder auch Side by Side, wie es im Charleston heißt. Oder man steht sich in einer offenen Position gegenüber oder manchmal auch hintereinander. Der Lindy Hop brachte durch die für ihn typischen Swing-Outs sowohl Charleston als auch Walking Steps zusammen. Jede Tanzpartnerin und jeder Tanzpartner benutzt dabei andere Laufschritte, um umeinander herumzukommen, eben bei diesen Swing-Outs. Zudem wird das Side-by-Side-Tanzen beim Swing-Out von sogenannten Breakaways abgewechselt, wo sich die beiden Tanzenden auseinander bewegen, manches Mal gar ohne Handkontakt miteinander zu halten. Vor allem in den Breakaways haben die Tanzenden dann Raum zu individueller Improvisation und diese ist da sehr gewünscht. Allgemein kann man festhalten, dass im Lindy Hop die Gliedmaßen noch mehr ausgestreckt werden und die Bewegung sehr großspurig und ausladend sein können. Das Federn in den Knien, also das Bouncen, fällt noch mehr auf, kommt zeitweilig sogar wie ein permanentes Hopsen rüber und die Hüftbewegungen sind teils noch expliziter. Der Lindy Hop betont, dass beide Tanzenden daran beteiligt sind, das Endresultat zu erreichen und dass nicht nur der Mann die Frau herumführt, wie es bei den meisten Standardtänzen der Fall ist. Gleichwohl gibt es auch hier die meist geschlechtstypische Aufteilung in eine führende und eine geführte Person, also in einen Leader und einen Follower, und meistens ist es auch in Mann und Frau aufgeteilt. Doch ich will nicht unterschlagen, dass man auch immer mal wieder gleichgeschlechtliche Lindy-Hop-Paare tanzen sieht, und es ist im Vergleich zu anderen Tänzen zu zweit, da sieht man das ja eher nicht so oft, ist es schon auffällig. Die Relativierung der Rolle des Leaders führt in den Augen des Tanzwissenschaftlers Terry Monacham zur Thematisierung von Geschlechterfragen, teils sogar zur Aufhebung der Diskriminierung im Tanzen. Die Hochgeschwindigkeitsvariante des Lindy Hops, wie sie in dem Filmausschnitt aus Hell's a Poppin' vorhin zu sehen war, entwickelte sich Anfang der 30er Jahre. Die Weltwirtschaftskrise hatte auch einen ersten Tiefpunkt für das Lindy Hop-Vergnügen markiert. Die Leute gingen mangels Geld weniger zum Tanzen aus oder schauten sich Tanzvorführungen an. Um finanziell als Künstler und Künstlerin überleben zu können, fand man sich sowohl zum Musizieren als auch zum Tanzen verstärkt in größeren Formationen zusammen. So wurde 1935 die professionelle Showtanzgruppe Whitey's Lindy Hoppers gegründet, welche im Savoy Ballroom ihre Heimbühne hatte. Ihr Leiter Herbert Whitey, deshalb Whitey's Lindy Hoppers, bildete mehrere Untergruppen, die er kombinierte und neue Tanzformen entwickeln ließ. Die Whitey's Lindy Hoppers repräsentierten den Lindy Hop der späten 30er und 40er Jahre auf der Bühne und im Film. Die bekanntesten Mitglieder waren Al Mintz, Frankie Manning, den ihr gerade im Film gesehen habt, und Norma Miller, welche alle eine essentielle Rolle für das Lindy Hop Revival seit 1985 spielten, beziehungsweise im Fall von Norma Miller noch spielen, denn die ist noch am Leben. Und hoch in den 90ern schon. Beim nachmittäglichen Üben im Savoy, so erzählt Frankie Manning, nahmen die Tänzer und Tänzerinnen neue Impulse aus der Jazzmusik auf oder die Musiker wandelten neue Tanzelemente auf ihren Instrumenten um. So ergab sich eine sehr dynamische Beziehung, ein wechselseitiges Feedback zwischen den Tanzenden und Musizierenden. Zudem setzte sich in den späten 20er Jahren der Vierteltakt in der Jazzmusik durch, welche jeden Taktschlag betonte. Dadurch und durch die Spannung zwischen Onbeat und Offbeat-Spielen ließ sich ein anderer, noch schnellerer Drive erzeugen. Des Weiteren wurde das Tempo des Swing Jazz dadurch gesteigert, dass ab 1932 Luft- und Wurffiguren, sogenannte Aerials, zum Lindy Hop dazukamen. Von denen habt ihr schon viele jetzt gerade gesehen. Und diese, die Aerials, lassen sich nämlich zu schneller Musik immer besser tanzen. Deshalb musste auch das Tempo ein bisschen nach oben gehen. Der Swing Jazz wurde dann oft in einem atemberaubend schnellen Tempo gespielt und kam zunehmend weniger disharmonisch daher, doch entbehrte nicht der improvisierten und taktfernen Passagen. Zur Überleitung der Entwicklung der Swingkultur in Deutschland möchte ich euch nun einen Ausschnitt aus dem zweiten Film zeigen, in dem auch Swing getanzt wird, nämlich aus dem Film Swing Kids. Der Film wurde 1993 produziert und zählt schon noch so zum quasi in die Zeit des Lindy Hop Revivals mit rein. Für die, die ihn nicht kennen, also der spielt in Hamburg Ende der 30er Jahre, auch Anfang der 40er dann, und handelt von einer Freundin, einer Clique. Die gehen in die letzte Klasse irgendwie da am Gymnasium. Thomas, Peter und Arvid gehören dazu und lieben Swingmusik. Finden vor allem Count Basie total toll, Django Reinhardt und Benny Goodman. Und was Count Basie, Benny Goodman und Django Reinhardt verbindet, ist, dass sie alle drei jeweils ein Attribut besitzen, was die Nazis nicht leiden konnten. Count Basie hatte eine dunkle Hautfarbe, Benny Goodman war ein Jude und Django Reinhardt hatte eine Zigeunerherkunft. Und was dieser Film ganz gut zeigt, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch den gerne mal angucken, ist eben dieser Kampf zwischen Anpassung und Widerstand, den so die Einzelnen führen, meistens dann auch eher aufgeben müssen, weil die Verhältnisse so zwingend sind. Und ich habe jetzt eine Szene rausgesucht. Wir wechseln mal kurz das Programm. Da ist es. Wo ihr zum einen so, dass man ein bisschen anderen Eindruck bekommt, was ist da für ein Orchester im Vergleich zu der Musik, die vorhin in dem Hell's a Poppin' Film gemacht wurde, wie wird da auch Swing getanzt, Man sieht aber auch, dass die beiden Hauptfiguren, der eine wird von einem sehr jungen Christian Bale gespielt. Da tanzen dann auch auf einmal auch die Männer zusammen, wo man merkt, ah, da wird auch einfach ausprobiert, ja, wie geht das miteinander und können da sexuelle Konventionen überschritten werden. Aber ich sage jetzt gar nicht mehr so viel, sondern zeige euch die. Dann komme ich jetzt mal zur Entwicklung der Swingkultur in Deutschland. Mitte der 30er Jahre hatte der Lindy Hop über Hafenstädte wie Hamburg und Bremen auch das nationalsozialistische Deutschland erreicht. Die großen Orchester der Überseeschiffe brachten die neuesten Songs mit und das Schallplattengeschäft mit den Jazzscheiben florierte. Die Swing-beeinflusste Musik war trotz ihrer Brandmarkung als entartete Musik beliebt und zog viele junge Leute zum Tanzvergnügen in einschlägige Lokale. Der Musikwissenschaftler und Ethnologe Guido Fackler beschreibt das Swingfieber der jungen Deutschen damals so, Zitat Anfang. Die Mehrheit unter ihnen folgte damit lediglich einem modischen Trend, ohne sich intensiver mit dem Jazz auseinanderzusetzen oder sich gar damit zu identifizieren. Dieser Personenkreis verhielt sich ansonsten konform, sodass die synkopierte Tanzmusik nur eine Komponente in seinem unpolitischen Freizeitverhalten darstellte. Im Gegensatz dazu stellten Swingmusik und Swingtanz für die Swingjugend keine austauschbaren Komponenten ihrer Freizeitgestaltung dar, sondern fungierten als zentraler Lebensmittelpunkt. Zitat Ende. Für Letztere, also für die Swingjugend, bedeuteten Swingmusik und Lindy Hop Tanzen, sich gegen die gesellschaftlichen und elterlichen Normen und Konventionen aufzulehnen, sich Freiräume zu schaffen, um sich auszuprobieren und dem glücksversprechenden American Way of Life nahe zu sein. Die Swings waren begeistert von den technisch-medialen Errungenschaften der Moderne wie Grammophon, Schallplatten, Radio, Film- und Lichtspielhäusern, die sie exzessiv nutzten. Naturromantik und ein Hang zur Idealisierung des harten deutschen Bauern- und Arbeiterlebens, wie von der NS-Ideologie verbreitet, ging ihnen völlig ab, da sie auf die Großstadt mit ihren vielen Möglichkeiten zur individuellen Entfaltung und Genussbefriedigung setzten. Der Zeitzeuge Heinrich Kupfer formulierte in seinen Jugendmemoiren, Zitat Anfang, Swing hieß für uns auf der Höhe der Zeit sein, den Anschluss halten an das westliche Ausland, abschätzige Distanz beziehen zur volkstümlich kleinbürgerlichen deutschen Schlager- und Kaffeehausmusik. Zitat Ende. Vom gestählten, uniformierten, entsexualisierten Massenkörper setzten die Swings sich in eigener Sprache, Kleidung und Freizeitgestaltung ab. Danke rein. Sie kleideten sich auf leger elegante, anglophile Art, das heißt, sie traten adrett mit taillierten Kostümen, Seidenstrümpfen und weiblich geschminkt oder gentleman-like, im Zweireiher, im Nadelstreifenmuster natürlich, hellem Staubmantel und einer Times in der Manteltasche in der Öffentlichkeit auf. Dazu kam ihre Vorliebe fürs Flanieren und die Selbstinszenierung auf den belebtesten Stadtmeilen. Dazu gehörte es auch, im Vergleich zur öffentlichen Prüderie, tendenziell sexuelle Freizügigkeit und einen sich ausprobierenden, ungezwungenen Umgang mit dem eigenen oder auch anderen Geschlecht, beispielsweise beim Hotten, ihrem Slang für Swingtanzen, zu leben. Doch blieben gängige Rollen- und Geschlechterklischees innerhalb der Swing-Klicken oftmals gewahrt. Die Jungs hatten meistens die Hosen an, auch was den führenden Part beim Tanzen anbelangte. Ob auch viele Swing-Girls es liebten, Hosen zu tragen, weshalb sie auf den Straßen als Hosenweiber beschimpft und nicht selten anzüglich beleidigt wurden. Gegen alle Anfeindungen traten sie als selbstbewusste Frauen auf, die sich im Hinblick auf ihre Lebensgestaltung nicht bevormunden lassen wollten. Lindy Hop, Swingmusik sowie der dazugehörige Kleidungs- und Lebensstil waren die verbindenden Elemente der Anhänger und Anhängerinnen dieser Jugendsubkultur und nicht die Qualität von Blut und Boden, wie es in der Hitlerjugend praktiziert wurde. So wurden vom NS-Staat ausgegrenzte Ausländer, Homosexuelle oder Juden doch wie selbstverständlich integriert, berichtet der damals aktive Swing Heinrich Kupfer. Dennoch hatte die eher persönlich freiheitliche Einstellung zum Leben bei den meisten Swings wenig mit einer politisch motivierten Haltung zu tun gegen die nationalsozialistische Ideologie und ihre Exekutanten. Vielmehr wollten die Swings, die meistens zwischen 14 und 18 Jahren jung waren und aus weltoffen liberalen, aber nicht unbedingt wohlhabenden Elternhaus stammten, nur ihren Spaß haben, gewissermaßen ein normales Pubertätsphänomen. Allerdings brachte sie ihr öffentliches Bekenntnis zum liberalen, disziplinierungsfeindlichen, genussfreudigen, an Amerika orientierten Lebenswandel zunehmend und geradezu zwangsläufig in Gegnerschaft zum NS-Regime, sodass sich die Swing-Jugend zu einer Form von Jugendopposition entwickelte. Dies sorgte für die Politisierung einiger Swings. Doch die Mehrheit der Swing-begeisterten Jugendlichen trat der Hitlerjugend oder dem Bund Deutscher Mädel bei, um der Konfrontation mit repressiven Staatsorganen zu entgehen. Diese Entwicklung zeigt der Film Swing Kids sehr eindrücklich. Also falls ihr den nochmal sehen wollt, da kann man das ganz gut nachvollziehen. In Hamburg als Zentrum der Swing-Jugend, zu der dort etwa 500 Jugendliche zu zählen waren, da führten Gestapo, Polizei und andere nationalsozialistische Verfolgungs- und Überwachungsorgane ab Anfang der 40er Jahre den Kampf gegen die sogenannte Verwahrlosung der Jugend und gegen die sexuellen Ausschweifungen besonders hart. So kam es zu zahlreichen Verhaftungen, Razzien, Schulverweisen, Einberufungen in Wehrertüchtigungslager oder sogar zu Inhaftierungen in Konzentrationslagern bei denen, die den Swing als Lebenseinstellung nicht aufgeben wollten. In den Nachkriegsjahren verebbte das breite Interesse an Swingmusik und Lindy Hop-Tanzen auch in den USA. Viele Swingbands und professionelle Showgruppen wie die Whitey's Lindy Hoppers aus dem Savoy lösten sich auf, und es dauerte bis Mitte der 80er, dass der Lindy Hop sein Revival erlebte, und das vor allem in Großbritannien, in den USA und in Schweden. Eine Gruppe von 10 bis 15 jungen Leuten aus Stockholm hatte sich dem Swing damals total verschrieben, und zwar jener Hochgeschwindigkeitsvariante, welche einst im New Yorker Savoy getanzt wurde. Sie stöberten die alten Lindy Hop-Tanzlegenden wie Al Mintz, Frankie Manning und Norman Miller in den USA auf, und diese haben ihnen noch die ausgefallensten Schritte beigebracht. Um dem Lindy Hop einem breiten Publikum weltweit nahezubringen, und zwar in Form von getreuen Nachbildungen von Tanzszenen aus den Filmen der 20er, 30er und 40er Jahre, gründeten diese Gruppe von Schweden 1985 die professionelle Auftrittsgruppe The Rhythm Hotshots, welche es bis 2002 gab. Diese wurde dann von der nächsten Generation, von den Harlem Hotshots, abgelöst, die man heute noch bei Auftritten und auf einigen Wettbewerben sehen kann. Zu den Harlem Hotshots gehören einige der derzeit besten internationalen Tanzlehrer und Lehrerinnen, wie zum Beispiel Frida Segerdahl und Zacharias Larsson. Anfang der 90er wurde von einigen Plattenfirmen versucht, eine neue Neo-Swing-Welle ins Rollen zu bringen, doch das Vermarktungspotenzial und ein breites Interesse an Swing erwies sich als zu gering. Dennoch bildeten sich in größeren US-amerikanischen Städten wie San Francisco oder Seattle, in vielen europäischen Metropolen und auch in deutschen Gefilden wie in Hamburg, Berlin, Bremen und Münster aktive Swing- und Lindy-Hop-Communities heraus, die noch immer ihre Leidenschaft frönen. Wenn ihr möchtet, kann ich auch so zu aktuellen Entwicklung der letzten 25 Jahre, 30 Jahre noch ein bisschen mehr sagen, aber das ist soweit erstmal der historische Teil. Jetzt komme ich nämlich zum dritten Teil meines Vortrages. Nach den historischen und tanztheoretischen Ausführungen zu Swing und Lindy Hop möchte ich euch nun in meinem abschließenden Teil herausstellen, welche Momente des Widerständigen im Lindy Hop und der Swing-Kultur es gab und gibt und in welchem Verhältnis diese zur Anpassung stehen. Wenn wir auf der geschichtlichen Ebene bleiben, und hier beschränke ich mich auf Nazi-Deutschland, dann fällt auf, dass die Swings zur nationalsozialistischen Mainstream-Jugendkultur in sozialkulturelle Oppositionen gingen, ob sie wollten oder nicht. Ihr Augenmerk war nicht auf die Rasse eines anderen gerichtet, sondern aufs internationale, kosmopolite und angloamerikanische, was symbolisch für sie für individuelles Glück stand. Daran anschließend war ihnen die Zwangskollektivierung im Volkskörper ein Graus, der sie, solange keine schwerwiegenderen Repressionen von Hitlerjugend und Gestapo drohten, durch ihr öffentliches Zurschautragen ihres Andersseins widerstanden. Zudem vertrug sich ihre hedonistische, individuelle Grundeinstellung schlecht mit der Forderung, den Gürtel für Volk und Nation enger zu schnallen und gehorsam gegenüber dem Führer zu zeigen. Sie wollten hotten und lottern, ihren Lusten frönen, aber übten keine dezidierte Gesellschaftskritik. Doch wie es Gerhard Scheidt für den Siegeszug von Automobil- und Jazzmusik im ersten Drittel des letzten Jahrhunderts konstatiert, hatte auch der Lindy Hop, Zitat Anfang, geradezu symbolischen Gebrauchswert. Also ein Gebrauchswert, der für viele andere stand. Sie, also Automobil, Jazzmusik und Lindy Hop, galten als Inbegriff der Freizeit, ja als Ding, das die Freizeit in Freiheit verwandeln konnte. Diese symbolische Bedeutung gilt es im Innern des Tanzes selbst sichtbar zu machen. Diesem Sichtbarmachen der symbolischen Bedeutung des Tanzens in Bezug auf eine kapitalistische Produktionsweise, wie sie zu Zeiten des Fordismus Anfang des 19. Jahrhunderts bestand und es heute noch in veränderter Form tut, den werde ich nun noch nachgehen. Tanzen im Allgemeinen ist eine dem Spielen nahestehende Tätigkeit, die ohne bewussten Zweck zum Vergnügen oder zur Zerstreuung ausgeführt wird. Der Tanzende auch hat im Rhythmus die Ewigkeit, der Kontrast zwischen der Zeit, in der er schwebt, und der Zeit, die ihn vertilgt, ist seine eigentliche Beseligung im uneigentlichen Bereich. Und mag der Tanz selber zum Schritt sich verkürzen, da doch wesentlich allein das Tanzen ist, schreibt der Soziologe und Filmkritiker Siegfried Krakauer über das den durch Lohnarbeit und Reproduktionstätigkeiten getakteten Alltag und die eigene Endlichkeit transzendierende Moment des Tanzens. Die Erfahrung des Kontrastes von Tanz versus getaktetem Alltag hilft zu erkennen, dass es ein anderes, ein Mehr gibt als das, was die der Unmittelbarkeit und Freiheit beraubte Gegenwart dem Subjekt zu bieten hat. Doch kann sich auch der Tanz seiner Vergesellschaftung nicht entziehen, so fährt Siegfried Krakauer fort, denn, Zitat Anfang, es ist ein anderes, ob der Tanz durch den Rhythmus das Eigentliche erfährt oder in dem Rhythmus an sich das uneigentliche Ende findet. Seine sportliche Ausübung heutzutage zeugt davon, dass er über die disziplinierte Bewegung hinaus nichts wesentlich Sinnhaftes meint. Zitat Ende. So etablierten die klar geregelten Figuren und Schrittabfolgen in Francais, Walzer und Cha-Cha-Cha diese Tänze jeweils zum weit verbreiteten Gesellschaftstanz, der zur Darstellung des Rhythmus schlechthin neigt, statt dass er bestimmte Gehalte in der Zeit zum Ausdruck brächte. Da der Lindy Hop der Tanz ist, der besonders zum individuellen Improvisieren und Stylen einlädt und beispielsweise zeitweitende oder anhaltende Elemente wie sogenannte Freeze-Figuren beinhaltet, verwundert es auch nicht, dass gerade Standard- und Lateintänze und nicht Lindy Hop dem oder der Jugendlichen im Rahmen der Tanzstunde nahegebracht werden. So wird man gewissermaßen für den noch kommenden Arbeitsalltag und Arbeitstakt schon mal eingetanzt. Lindy Hop und seine Vorläufer entwickelten sich parallel zur tayloristischen Rationalisierung der Arbeitsabläufe. Die von Henry Ford 1913 eingeführte Arbeit am Fließband ermöglichte eine Massenproduktion und ging mit der von Frederick Taylor etwa zeitgleich eingeführten Optimierung von Arbeitsabläufen einher. Dies bedeutete nach Taylor die Umsetzung von konkreten Ziel- und Leistungsvorgaben, die es in einer bestimmten messbaren Zeit zu erreichen galt. Zudem ging damit eine extrem detaillierte Arbeitsaufteilung, bei der die einzelne arbeitende Person nicht mehr das Endprodukt kannte, sondern monoton nur einen Arbeitsschritt ausführte, einher. Und alles wurde auf seine Einhaltung hin kontrolliert. Gerhard Scheidt, den ich schon mehrmals angeführt habe, sagt auch dazu etwas sehr Treffendes. Er stellt nämlich den Zusammenhang zwischen tayloristischer Arbeitsweise und Jazzmusik her. Zitat Anfang: Je mehr die Arbeit rationalisiert und selbst zerstückelt wurde und in einer strengen Disziplin und einer abstrakten Messbarkeit aufging, die wohl unbewusst in der Musik als Beat empfunden werden kann, desto mehr fuhr offenbar auch der Offbeat in die Beine, suggerierte Befreiung von der Disziplin und dem Diktat der Zeit. Zitat Ende. In ihrer Entstehungszeit wurden die Jazz-Tänze wild getanzt. Das heißt, niemand tanzte genau dieselben Schritte wie ein anderer. Und das war auch gar nicht gewollt. Das hätte die Imitation des Immergleichen bedeutet, der man entgehen wollte. Gewünscht war das Neue und Eigene. Ein Stück weit knüpft der Lindy Hop auch heute noch an diese Anti-Regel an, seinen eigenen körperstimmigen Style zu entwickeln und nicht genau wie ein anderer zu tanzen. Doch ich will das widerständige Moment im Lindy Hop-Tanzen ja auch nicht überstrapazieren, da es natürlich im Lindy Hop auch viele Schritte und Figuren gibt, welche den meisten Tanzenden bekannt sind und routinemäßig getanzt werden. Lindy Hop ist rhythmusbezogen, ein ambivalenter Tanz. Meist beginnt man mit Grundschritten im Onbeat, zu denen man immer wieder zurückkehrt. Doch führen beispielsweise sogenannte Jazz-Steps zur Verlagerung der Schrittfolgen auf die unbetonten Zählzeiten im Offbeat. Individuelle Improvisation und verlangsamte Bewegungen, die sich nicht an Beats halten oder halten müssen, befördern die zeitweilige Brüchigkeit und das sich dem Taktschlag entziehende im Swing-Tanzen. In gewissem Sinne kann man dies als vorübergehende, getanzte Freiheit von den aufgezwungenen Zeit- und Arbeitsverhältnissen verstehen. Doch diese Namen und nimmt sich wiederum nur die Minderheit der Lindy Hop-Tänzer und Tänzerinnen. So trifft der Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno diesen Umstand mit seiner Feststellung, Zitat Anfang, der Ehrgeiz der Tanzenden gegenüber der Synkope aber ist einzig der, sich nicht irrmachen zu lassen. Erreichen sie es, so gewährt es ihnen den Lustgewinn der Identifikation mit der objektiven Instanz zugleich mit dem der Unterdrückung des Jazz-Subjekts. Dass sie dieses selber sind, bleibt so unbewusst wie die rhythmische Gestalt der Breaks unverstanden. Mit ihm identifizieren sie sich bloß in der Möglichkeit des Sich-Irrens oder Stolperns. Alle sinnfälligeren Hinweise in der Tanzgestik entfallen immer mehr und werden spezialisierten Step-Dancers und den Hot-Orchestern entsprechend überlassen. Das ursprünglich improvisatorische Element des Protests wird bloß noch als Anfechtung der Schwäche aufgefasst. Zitat Ende. Dies führt dazu, dass der von den auf den Takt zugerichteten Subjekten getanzte Lindy Hop sein Symbolgehalt von Selbstbestimmung und Entspanntheit, von Lebenslust, Nonkonformität und dem zeitweiligen Entfliehen aus der gesellschaftlichen, also kapitalistischen Logik einbüßt. Swingtanzen ist dann ein kulturelles Produkt, wie viele andere auch. Es erstickt sich selbst in Wiederholung und dem Vergnügtsein, das ohne Anstrengung abschalten will. Dadurch erstattet es zur Langeweile und entpuppt sich als Verlängerung der Arbeit unter dem Kapitalismus, wie Theodor W. Adorno und Max Horkheimer in ihren Ausführungen zur Kulturindustrie in ihrem Werk Dialektik der Aufklärung konstatieren. So schreiben sie dort, Zitat Anfang. Vergnügen heißt allemal, nicht daran denken müssen, das Leiden vergessen, noch wo es gezeigt wird. Ohnmacht liegt ihm zugrunde. Es ist in der Tat Flucht, aber nicht, wie es behauptet, Flucht vor der schlechten Realität, sondern vor dem letzten Gedanken an Widerstand, den jene noch übrig gelassen hat. Die Befreiung, die Amusement verspricht, ist die vom Denken als von Negation. Meines Erachtens bietet die Form des Lindy Hop-Tanzens die Möglichkeit, dem kapitalistischen Betrieb auf einer sinnlichen Körperebene ein nicht identisches entgegenzusetzen, das doch immer wieder im Identischen verschwindet. So wird auch der Körper in die Gesetze des Onbeats eingepasst. Doch kann er aus diesen in den Episoden des getanzten Offbeats kurz herausfallen. Führt man sich neben dem elegant gediegenen, den exzessiven, erotisch aufgeladenen, zügellosen und lebendigen Gestus des Lindy Hops vor Augen, erscheint der Körper für einen Augenblick als Zufluchtsort vor der repressiven, abgestumpften, disziplinierten Welt da draußen. Unsere durchkapitalisierte Welt fordert permanent, dass sich alle Menschen den Zwängen von Arbeiten gehen müssen und von Profitmaximierung statt Produktion für die Bedürfnisse der Menschen unterwerfen. Das zeitfällige Rausfallen aus der Gesetzlichkeit bzw. Normativität im Lindy Hop wird zum spannungsreichen Moment im Verhältnis zur sonstigen Systematik und Taktung. Ein Moment der Freiheit blitzt auf, das aber leider nicht lange da ist. Dafür müssten die Verhältnisse doch andere sein. Und damit beende ich meinen Vortrag. Vielen Dank.